Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Köhler. Für 2019 wünsche ich Ihnen alles Gute. Heute Morgen steht wieder eine Person und ihr Lebensweg im Mittelpunkt der Sendung. Es ist der niederländische Florist, Holocaust-Überlebende und Sinto Soni Weiß. Als siebenjähriger Junge entkam er 1944 der Deportation. Seine Eltern und seine Geschwister wurden in Konzentrationslagern ermordet. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden etwa 500.000 Sinti und Roma verschleppt und von den Deutschen getötet. Als Kind hatte er Albträume und Schuldgefühle. Auch die Frage nach dem Verbleib der Familie verfolgte ihn. Nach dem Krieg dann machte Soni Weiß eine Ausbildung zunächst als Automechaniker und wurde dann durch Talent und glückliche Umstände ein bedeutender Florist. 2011 sprach er sogar im Deutschen Bundestag zum Gedenken an die Opfer des NS-Staates. Heute ist er im Internationalen Auschwitz-Komitee tätig und hält Vorträge, die an das Schicksal der Sinti und Roma erinnern. Über sein Leben und die Geschichte der Diskriminierung und Verfolgung hat Soni Weiß ein Buch geschrieben. Es heißt »Der vergessene Holocaust«. An seinem Wohnort habe ich ihn besucht und mit ihm über Zigeunerrazzia, seine Familie, die Erinnerung und sein persönliches Glück gesprochen. Zuerst habe ich ihn gefragt, eine Interessenvertretung der Sinti und Roma, die hat es erst spät gegeben, in den 80er Jahren. Ist das der Grund, warum Sie das vergessene Volk sind? Ja, Sinti und Roma auch sind ja eine Gemeinschaft, die nach innen gekehrt ist. Mit Außenstehenden wollen die nicht so viel zu tun haben. Das ist immer so gewesen, für Jahrhunderte schon. Und das war ein Problem. Wir sollten doch auch politisch und organisiert sein. Das ist in den letzten 10, 20 Jahren sehr stark geworden. Ja, wir waren immer vergessen. Die Juden hatten schon 3 oder 4 Mal eine Entschädigung bekommen. Aber Sinti und Roma, da hat niemand daran gedacht, dass wir auch Opfer waren von den Nazis. Und dann kam da ein Buch mit der ganzen Geschichte von dieser Entschädigung. Und ich habe das Buch gelesen und dann bin ich so böse geworden. Das war ein Buch, ich glaube, mit 350 Seiten und da waren nur 25, wie heißt das, Regeln? Nein, Worten drin über Sinti und Roma. Dann habe ich einen Pressebericht gemacht und dann hat unsere Regierung gesagt, ja, wir müssen doch reden mit dieser Gruppe. Das haben wir gemacht. Dann haben wir die gleiche Behandlung bekommen wie unsere jüdischen Freunde. Ganz gleich, zum ersten Mal in die Geschichte. Das war ein weiter Weg. Ich habe aus Ihrem Buch gelernt, am Anfang auch aus Gesprächen mit dem niederländischen Premier Wim Kok und so weiter, das war kein willkommenes Thema. Nein, das war auch nicht einfach. Wir kamen dann in Den Haag, in was wir nennen in Holland das Heiligen von Heiligen. Und da war der Präsident Wim Kok und noch 2 Ministers. Und wir waren dann mit einer kleinen Gruppe. Wir hatten auch ein sehr alte Überlebende mitgenommen, Überlebende von Auschwitz. Und wir haben dann gesagt, ja, Herr Kok war nicht so, es war nicht so einfach mit ihm zu reden. Und dann habe ich gesagt, Herr Kok, wir sind nicht hier für Ihre schönen blauen Augen. Wir sind hier, wir wollen Recht. Wir wollen auch Geld. Nicht das Geld war wichtig, aber das Gefühl, dass wir gleich behandelt sind wie andere Opfer. Die Geschichte der Sinti und Roma beginnt ungefähr so im 5. nachchristlichen Jahrhundert. Eine Auswanderungswelle aus Pakistan, Indien. Lange Zeit sind sie gut gelitten. Sie sind Spezialisten für Musikinstrumentenbau, Metallverarbeitung. Dann mit der Reformation fängt die Diskriminierungsgeschichte an. Augsburger Dekret. Sie werden, und jetzt komme ich zu meiner Frage, marginalisiert. Sie werden diskriminiert. Und ihnen haften viele Vorurteile an. Sie sind im Besitz der schwarzen Künste, sie sind Wahrsager, sie sind ein ganz gefährliches Volk. Ja. Vor mir sitzt ein sehr kultivierter Herr, der nicht den Eindruck macht, auf mich gefährlich zu sein oder schwarze Künste zu beherrschen. Im Gegenteil, ist ein grüner Künstler, ein Blumenkünstler. Ja. Wo kommt diese Geschichte der Marginalisierung her? Die zieht sich ja bis heute durch unser Bild von dem, was man früher Zigeuner genannt hat. Ja. Ja, das war immer so, dass wir ausgegrenzt waren und kein Teil von der Gesellschaft. Jetzt leben wir in einer multikulturellen Gesellschaft. So, aber damals, in 1500 oder 1600, waren wir etwas ganz Besonderes. Dunkelhautig. Anderes, Frauen mit langen Rocken und so weiter und so weiter. Und immer Gold. Wir hatten keine Bankkonto oder so etwas. Alles ist immer bei uns, unserem Körper. Ja. Und wir waren auch kein Teil von der Gesellschaft. Wir wollten das damals auch nicht. Deswegen waren wir immer unterwegs. Soni Weiß, der niederländische Holocaust-Überlebende und Sinto, der nur durch Zufälle der Vernichtung durch die Nazis entging. Sinti und Roma. Nun geht es um die Frage nach der Herkunft und Überlieferung. Dieses Jahr wird ein Online-Archiv an den Start gehen, das über die Geschichte und Kultur der Sinti und Roma informiert. Denn ein Problem dieser Kultur ist ihre ausschließlich mündliche Überlieferung. Sie kennt keine Geschichtsschreibung, keine aufgeschriebene Kultur. Viele Sinti und Roma konnten und können überdies nicht lesen und schreiben. So gab es in der Vergangenheit auch keine Dokumente, Versicherungsunterlagen oder Ähnliches, um Besitzansprüche geltend zu machen. Auch ein Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma ist erst spät, nämlich 2012 in Berlin, errichtet worden. Der israelische Künstler Dani Karavan gestaltete ein kreisrundes Wasserbecken mit schwarzem Grund. In der Beckenmitte ist eine dreieckige Stele, die von oben betrachtet an den Winkel auf der Kleidung der KZ-Häftlinge erinnert. Warum hat sich das Gedenken an diese Opfergruppe erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg geändert, Soni Weiß? Ja, das hat sich geändert, glücklicherweise. Ich finde das sehr notwendig, dass wir uns richtig ein Teil von der Gesellschaft sind, dass wir integrieren, aber wir müssten unsere eigene Kultur, unsere eigene Sprache behalten. Wir haben gewisse Vorschriften, zum Beispiel was essen und so weiter, was wir nicht dürfen essen. Und die müssen wir behalten, unsere Kultur müssen wir behalten. Das ist so wichtig. Wir haben eine sehr reiche Kultur, nicht nur Musik und Spielen, aber mit diesem Rom-Archiv, was ich über gesprochen habe. Das ist so wichtig, dass mit einem Mausklick hat man dann Zugang zu unserer Geschichte, unserer Kultur. Und das sind Wissenschaftler von über die ganze Welt, Sinti oder Roma. Jeder hat einen Teil von unserer Kultur und unserer Geschichte genommen und das beschrieben. Das ist wichtig, dass die Gage, so wie die nennen. Die Bürgerlichen, die nicht Sinto, heißt das. Dass die Zugang haben zu unserer Geschichte und unserer Kultur. Das ist wichtig. Unbekannt macht unbeliebt. Sie haben vor der UN in New York gesprochen. Sie haben am 27. Januar 2011 im Deutschen Bundestag gesprochen, eine wichtige Rede gehalten. Es ist alles dokumentiert. Das hat bei den Mitgliedern Ihrer Bevölkerungsgruppe nicht nur Begeisterung und Bewunderung hervorgerufen. Die haben gesagt, Skepsis, ne? Ja. Ja, wissen Sie, speziell die Älteren, die sind immer noch so, wir wollen mit Gage, mit Außenstehenden, mit normalen Bürgern nichts zu tun haben. Und wir müssen auch nicht unsere Geschichte und unsere, was wir nennen, Vorschriften und so, müssen wir nicht mit dieser Gage teilen. Ich bin, meine Meinung ist, dass wir das tun mussten. Ich habe schon gesagt, unbekannt macht unbeliebt und das ist so wichtig. Unsere Kinder sollen alle in der Schule gehen. Die Zukunft, die Schlüssel auf das Schloss von ist Education, wie sagt man das in Deutsch? Schlüssel zum Erfolg oder zum sozialen Aufstieg, würde man heute sagen, ist Bildung. Ja, Bildung, das finde ich so, so wichtig. Meine Mutter hat das schon begriffen, damals in 1944, und mich in der Schule geschickt. Deswegen bin ich jetzt hier, wo ich bin. Ganz am Ende Ihres Buches fällt ein Satz, der mich sehr berührt hat. Sie schreiben, Seite 270 ungefähr, ich bin heute Anfang 80 und furchtbar glücklich. Warum? Ach, ich bin so glücklich. Anfang als Kind war es schrecklich, aber dann, ja, ich habe meine Frau, eine super Frau, das war meine Rettung. Das war meine Rettung. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und das Leben geht durch meine Enkelkinder. Das ist doch fantastisch. Dann ist man auch glücklich, dann ist man auch sehr glücklich. Wie glücklich sind Sie darüber, dass 2012 endlich nach, ich glaube, 20 Jahren Bemühen, auch ein Denkmal für die Sinti und Roma in Berlin errichtet wurde? Denn auch das war eine lange Geschichte, nicht nur die Geschichte des Holocaust-Denkmals. Und Sie haben auch mal etwas Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, das ist erst der Anfang. Warum? Ja, dass wir jetzt unser eigenes Denkmal haben, ist super. Hat viel zu lange gedauert und ich habe begriffen, dass Bundeskanzler Frau Merkel da viel uns geholfen hat. Romani Rose, der Vorsitzende von der Sinti und Roma, der Zentralrat, hat sehr lange daran gearbeitet. In Ihrer Sprache, helfen Sie mir, ich kann das nicht richtig aussprechen. Der Holocaust heißt in der Sprache der Sinti auf Romanisch Poraimos. Poraimos, ja. Das heißt aber was anderes, das heißt so viel wie verschlingen. Verschlingen, ja, das ist auch so, ja. Aufgefressen durch die Nazi. Das ist, was es ist. Ich war da, ich habe auch gesprochen bei der Einweihung von unserem Denkmal. Und ich habe auch gesagt, dieses Denkmal ist ein Denkmal von Hoffnung. Hoffnung, dass alles für unsere Minderheit besser wird. Im Gespräch mit dem niederländischen Sinto Sonny Weiss geht es nun um seine ersten Lebensjahre. Und die sind für ihn, wie für alle Menschen, prägend. Die Kindheit von Sonny Weiss ist dann aber doch eine besondere, weil er mit Eltern und Geschwistern im Wohnwagen lebte und groß wurde. Er zählt zum fahrenden Volk der Sinti. Und die lebten damals nomadisch. Aus dieser Lebensweise resultiert auch ein ganz anderes Verhältnis zur umgebenden Natur und den Tieren. Pferde, Musik, Lagerfeuer und der Wald als Spielplatz, das waren die natürliche Umgebung des Heranwachsenden. Und noch heute kann er die Erinnerungen an jene Zeit abrufen. Also, Sonny Weiss, wie war das? Die frühesten Jahre waren super fantastisch. Wenn ich jetzt noch auf der Straße höre, die Hufen von Pferden, ja, das führt mich zurück nach meiner Kindheit. Ja, mein Vater spielte in das Familienorchester, die reparierte auch Instrumenten und so weiter und handelte in ja, alles, was auf seinen Weg kam. Ich bin die letzte Generation, die in den Niederlanden noch nomadisch gelebt hat. Das ist jetzt ganz wichtig zu wissen, denn diese Wagen erinnern uns so ein bisschen äußerlich an Zirkuswagen, aber sie sind ja doch viel kostbarer ausgestattet. Also mit Intarsien und hölzernen Schnitzereien. Beschreiben Sie es ein bisschen, wie muss ich mir das vorstellen? In Ihrer Kindheit, in den späten 30er Jahren, Holzräder, im Grunde doch eine große Kiste. Wie war der aufgebaut, wenn man da reinging? Also das war ja schon das Erste, man musste die Schuhe ausziehen. Absolut, niemals mit der Schuhe. Ins Wohnwagen. Und das ist auch normal. Wir haben viel draußen gelebt. Hä? Sie schreiben es, Sie sind im Grunde ungewaschen im Wald herumgelaufen. Ja. Nicht schmutzig, nur ungewaschen. Ja, ja. Aber so ein Wohnwagen war sehr schön und meine Mutter war sehr stolz drauf, dass alles so super und schön aussah. Mit kleinen Pflanzen an der Wand zum Beispiel. Ich erinnere mich noch, da war so ein schönes Spiegel, das Schlafzimmer und das Wohnzimmer teilten. Und, aber die Spiegel, die war so schön dekoriert, das war super. Die Möbel, klein selbstverständlich. So ein Wohnwagen ist 5,5-6 Meter lange und 2 Meter 20 Zentimeter breit. Und Teppich am Boden, selbstverständlich. Kocht meistens nichts in der Wohnwagen. Das ist wichtig, da legen Sie Wert drauf. Reinlichkeit und Tabus sind wichtig. Selbstverständlich, ja. Ja, sehr, sehr wichtig. Dieser Lebensstil machte einen automatisch zu Außenseitern, zu Nomaden. Oh ja, ja, ja, sicher. Zum Beispiel, wenn wir dann mit Wagen herumgezieht haben und kamen irgendwo, dann haben wir die Wagen am Rande der Wald gestellt. Und das Erste, was man dann tut, ist ein Feuer machen, zum Kochen zum Beispiel. Und nicht nur zum Kochen, auch abends herumsitzen und dann zum Beispiel reden über die Geschichte, die Musik. Da wird Musik gemacht. Unsere Geschichte ist ein, wir nennen das verbale, wie heißt das? Mündliche Geschichte, ja. Ja. Eine mündliche Überlieferung. Ja, das ist, was es ist. Oral Heritage. Yes, yes. Aber dann kam der Polizei und die sagte immer, 24 Stunden, dann wieder weiterziehen. Ja, warum? Wir sprechen deshalb darüber, Sunny Weiß, nicht um das zu idealisieren oder eine falsche Romantik zu sagen, sondern weil für Sie Kindheit im Wohnwagen, mit der Familie, im Wald und auch mit Tieren, mit Pferden, ja, einfach ja, ja. Wichtig. Und Pflanzen. Damals schon, mein Vater hat mich gelernt, wenn man Kopfschmerzen hat, geht man nach einem gewissen Baum und dann hält man, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch nennt, Rab. Aber das ist ein Baum, und dann nimmt man der Bast, heißt das, ab. Und darunter ist etwas Sachs, das heißt Cambium, weiß ich jetzt, aber damals habe ich das nicht gewusst. Und wenn man das dann drauf kaut, und dann ist das weg. Das ist pur Salicylsäure. Und das ist auch in Aspirin zum Beispiel. Wir haben das schon gewusst. Unsere älteren Menschen haben das, ja, Natur, mit der Natur gelebt und auch verwendet, wie die Indianer in Südamerika zum Beispiel. Ja. Für 2019 wünsche ich Ihnen alles Gute. Wir setzen unser Gespräch mit dem niederländischen Floristen, Holocaust-Überlebenden und Sinto Sunny Weiß fort. Am 16. Mai 1944 fand in den Niederlanden die sogenannte Zigeuner-Razzia der Nazis statt. Einige Tage später wurden Tausende Sinti und Roma nach Auschwitz deportiert. Der 7-jährige Sunny Weiß entkam als einziger seiner Familie der Deportation. Seine Eltern und seine Geschwister wurden in Vernichtungslagern ermordet. Im nun folgenden Teil geht es um die Geschichte der Aufarbeitung der Kriegserfahrungen. Sunny Weiß schreibt: Einige Jahre habe ich mich nicht mit dem Krieg beschäftigt, aber der Krieg hat mich nicht vergessen. Denn nach dem Krieg war nicht Schluss. Der Kampf um Anerkennung begann. Sie mussten um Entschädigung also kämpfen? Ja, ja. Wir haben erst in Anfang waren wir vergessen, aber dann haben wir gekämpft. Zum Beispiel Entschädigung für unsere Wohnwagen und für unsere Instrumente und so weiter gab es nicht. Mein Vater hat eine sehr schöne Geige, eine Amati. Ja, ich hätte davon ja studieren können zum Beispiel. Alles war weg, geklaut. Bei uns, wir sind eine kleine Gesellschaft, Wir haben einander geholfen mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel. Das ist wichtig, dass man einander hilft. Und wir haben selbst wieder ein neues Leben aufgebaut. Niemand hat uns geholfen, niemand. 1978 wurde auf dem Amsterdamer Museumsplein das erste Denkmal enthüllt, lange bevor es in Deutschland soweit war. Das heißt, es gab wohl offenbar doch ein Schuldbewusstsein, sage ich mal. Aber meine Frage an Sie, Sony Weiss, ist das Thema der Kollaboration der holländischen Nazis mit den Deutschen, denn es ist ja in einer Woche sind die ja hier, haben die das Land besetzt, ist das Thema Kollaboration zu wenig aufgearbeitet? Kollaboration mit den Nazis. Ja, wir haben nach dem Krieg selbstverständlich diese Menschen vors Gericht gebracht und verurteilt. Und da sind auch ein paar zum Todesstraf verurteilt. Aber es gibt immer noch Menschen, die kollaboriert haben mit den Nazis. Ich sage nicht mit den Deutschen, Nazis. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ne? Aber die kollaboriert hat mit den Nazis, es gibt immer noch Leute, die nicht zum Gericht gebracht worden sind. Schade. Hier hat man Juden verkauft vor angefangen mit 5 Gulden damals und dann für 57 hat man Juden verkauft an den Nazis. Das ist Kollaboration, das ist in der schrecklichsten Weise. Das ist unglaublich. Lassen Sie uns auch über die individuelle Aufarbeitung sprechen. Wie verliert das Schreckliche seinen Schrecken? Wie verliert das Schreckliche seine Schrecken? Wie umgehen mit Schuldgefühlen? Ja, es gibt Schuldgefühle bei mir. Ja, selbstverständlich. Warum war ich nicht dabei? Warum sind meine Eltern, meine Schwester, mein Onkel und so weiter alle ermordet worden in Auschwitz oder andere Konzentrationslager, Vernichtungslager, soll ich sagen. Warum war ich nicht dabei? Das ist ein Riesenschuldgefühl. Ich habe auch viele Jahre nicht über meine Kriegszeit gesprochen. Dann kamen meine Kinder zu mir und die haben gesagt, hör mal an, wir haben auch Recht darauf, zu wissen, was passiert ist. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ich habe es falsch gemacht. Ich habe es falsch gemacht. Aber ich will meine Geliebte beschirmen. Ist das ein gut deutsches Wort? Für all diese Elend. Das war es, selbstverständlich. Was ist die Pflicht des Überlebenden? Die Pflicht des Überlebenden ist... Ja, das ist keine einfache Frage. Ich kann sagen, okay, wir müssen darüber reden, sodass jeder weiß, was passiert ist und was es mit einem Mensch tut, selbstverständlich. Aber die Pflicht ist auch, dass wir versuchen, politisch, was jetzt passiert zum Beispiel und fast über die ganze Welt, ist, dass die rechte Seite von der Politik, ich habe sehr viel Angst jetzt, was passiert und nicht nur in Ungarn oder Slowakei, aber über die ganze Welt. Und ich muss immer denken an, was passiert war in nach dem Ersten Weltkrieg. Langsam, aber sicher hat das Ganze sich auch geändert. Und dann in 1933 kam jemand, er war demokratisch gewählt. Ich habe aus Ihrem Buch, glaube ich, eine Antwort herausgelesen auf die Frage. Ja. Die Antwort auf die Frage, was die Pflicht des Überlebenden ist, lautet, zu überleben und zu erzählen. Das können Sie. Ja, wir müssen darüber sprechen, selbstverständlich. Wir müssen das tun. Wenn nur ein Mensch versteht, wo es umgeht, richtig, dann finde ich das ja sehr gut, sehr gut. Ja. Bis er die authentischen Orte aufsuchte, an die seine Eltern und Geschwister verschleppt wurden, um letztlich deportiert und ermordet zu werden, hat sich Sony Weiss lange Zeit gelassen. Als Jugendlicher und junger Mann konnte er das nicht. Nach der sogenannten Zigeuner-Razzia vom 16. Mai 1944 wurde seine Familie in das nordholländische Durchgangslager Westerbork gebracht. Alljährlich findet dort am 19. Mai eine Gedenkveranstaltung statt. Erst 1979 besuchte Sony Weiss zum ersten Mal dieses Lager. Sein Vater wurde ins KZ Mittelbau-Dora in der Nähe von Nordhausen zur Zwangsarbeit verbracht. Dort ist er in der Krankenbaracke gestorben. Sony Weiss hat sich also aktiv auf die Suche nach den Orten der Leidensgeschichte seiner Familie gemacht. Im Laufe der Jahre hat er alle diese Orte besucht, vor denen er sich so fürchtete. Ich habe ihn gefragt, was er dort gefunden hat. Ruhe. Ich habe Ruhe gefunden. Wenn ich in Mittelbau-Dora, Außenlager Elrich war, dann habe ich genau auf dem Platz gestanden, wo mein Vater gestorben ist. Das ist kann man nicht beschreiben, aber Ruhe. Genau dasselbe in Auschwitz, in Birkenau. Ich war im Zigeunerlager, Familienzigeunerlager dort. Und dann habe ich dort gestanden und gedacht, hier war meine Mutter mit den Kindern. Und dann habe ich mich auch realisiert, das muss so schrecklich gewesen sein. So schrecklich. Die hat vielleicht das Essen aus ihrem eigenen Mund gespart, um die Kinder ins Leben zu halten. Krankheiten, kalt. Ja, das war schrecklich. Aber ich habe rund in Birkenau auch Ruhe gefunden. Und speziell, Sie wissen vielleicht, in der Nacht von 2 auf 3 August, ist das ganze Zigeunerlager, all diese Frauen und Kinder und alte Menschen vergast worden. Und dann in Krematorium Nummer 5, das ist ganz hinten. In einer Nacht 3000 ungefähr? Ja, 3000. 2968, glaube ich. Und da ist in der Nähe von das Krematorium ist ein kleiner Teich. Und das ist so schön, so ruhig. Und man hört den Wind durch diese Birken. Und ich habe meine Enkeltochter und meine Frau selbstverständlich da auch. Wir waren zu 3 dort und wir haben gesessen und gesehen. Es sieht jetzt so friedlich aus, aber vielleicht in das kleine Teich ist die Asche von 10.000 Menschen, vielleicht auch meiner Mutter und meiner Schwester. Das kann man sich nicht vorstellen. An der anderen Seite, es hat mich Ruhe gegeben. Ich sehe das kleine Teich als das Grab meiner Familie. Ihr Vater hat etwas Kluges getan. Er hat sie bei ihrer Geburt am 4. März 1937 auf dem Standesamt registrieren lassen. Das war ein ziemlich kluger Akt. Wissen Sie, warum er das getan hat? Weiß ich nicht. Vielleicht der Einfluss meines Mutter. Und dann gibt es auch den Einfluss von meiner Großmutter, meiner Mutters Mutter. Das war kein Sinti-Zeichen. Meine anderen Großeltern waren. Das war nicht üblich. Sinti. Nein, nein, nein. Aber der Einfluss ist dort, selbstverständlich. Und deswegen hat mein Vater mich registrieren lassen. Das ist deshalb wichtig, weil am 10. Mai 1940 die neutralen Niederlande in einer Woche von Nazi-Deutschland besetzt sind. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sie erhalten dann als 7-jähriges Kind einen Pass. Erklären Sie uns, warum das so wichtig ist. Das ist sehr wichtig. Ich habe das auch durch die ganze Besetzung durch die Nazis habe ich das behalten. Als Kind habe ich mich realisiert, das ist das Einzige, das ich mit beweisen kann, wer ich bin. Ja, und dass es sie überhaupt gibt. Ja, später haben wir herausgefunden, dass die haben einen Riesenfehler gemacht später, dass mein Vater noch lebte und ich in Auschwitz ermordet worden war. Selbst der Name Johannes Weiss. Aber dieser Ausweis, diesem Pass, wie sie das nennen. Ja, das ist doch wunderbar, dass normalerweise soll man 15 oder 16 Jahre alt sein, bevor man so einen Ausweis bekam. Aber ich hatte einen und da steht auf, Beruf Studierend. Und darunter steht, kann nicht schreiben. Das ist doch unglaublich. Ja? Aber ich habe immer noch, und das war kein, was wir nennen, Falschausweis, aber ein richtiger Ausweis. Und ich weiß noch genau, ich musste damals meine Finger auf so ein kalte Stempel. Mit Ink, ne? Ja, ich weiß das noch genau. Bei mir dreht das immer um kleine Details, um Kleinigkeiten. Zu dieser Ausgabe von Information und Musik begrüßt Sie Michael Köhler. Wiederholt war schon von der Razzia gegen niederländische Zigeuner im Mai 1944 die Rede. Die Ereignisse jener Tage sind von unermesslicher Tragweite für das Schicksal von Sonny Weiss und seiner Familie. Ihr Besitz wurde von den Besatzern beschlagnahmt. Das passiert im Rahmen der von den Nazis sogenannten Zigeunererfassung. Dabei verschwindet auch die kostbare Geige des Vaters. Wenige Tage später werden seine Eltern und die drei Schwestern deportiert. Er sieht sie nie wieder. Es sei gut, an dieser eigenen Kriegsvergangenheit zu arbeiten, sagt Sonny Weiss. Heute kann er darüber sprechen. Im Laufe der Zeit wurde ihm klar, dass es seine Pflicht ist, die Stimme zu sein, die erzählt, was sich 1944 zugetragen hat. Nur wie entging er als kleiner Junge der Deportation? Ja, 16. Mai. Die Nazis hatten das schon lange davor vorbereitet. Aber die ganze Razzia wird ausgeführt durch niederländische Polizei. Die sogenannte Zigeuner-Razzia. Ja, das war die Zigeuner-Razzia am 16. Mai. Ich war nicht zu Hause. 15. Mai kam meine Baby Musler, Tante Musler, bei uns. Und die hat gesagt, die lebte immer noch in einem Wohnwagen, in einem kleinen Dorf 10, 15 Kilometer entfernt von uns aus. Die hat gesagt, gib mich Sonny doch mit, dann kann er schön spielen bei uns im Wald und so weiter und mit den Jungs. Und ich bin dann mitgegangen mit meiner Tante Musler. Am 16. Mai morgens früh, ist unsere Familie dann verhaftet worden. Da kam jemand auf dem Fahrrad zu uns und hat gesagt, Sie sind verhaftet. Und ich wusste genau, dass es um meine Familie. Es ist unbeschreiblich, wenn man als Siebenjährige so etwas hört, was passiert hier von innen. Das ist so eine Angst. Meine Tante Musler war eine sehr kluge Frau. Ein Mann war verstorben. Er hat selbst 6 Kinder noch. Er hat gesagt, wir mussten fliehen, sonst werden wir auch verhaftet. Wir haben ein paar Sachen zusammengepackt, was noch zu essen war und so weiter. Und wir sind dann geflohen, haben uns versteckt in Wäldern und so weiter und zum Beispiel in eine alte Milchfabrik. Ich weiß das noch genau, wie das war. Die Angst, um auch entdeckt zu werden und in dieser Milchfabrik auch. Wir haben hatten uns versteckt unter diesen riesen Milchcontainers, wie heißt das? Dann kamen die deutschen Soldaten vorbei und die hatten diese Stiebel mit Nageln drunter. Und das hat so einen schrecklichen Lärm gemacht, dass ich kaum atmen konnte. Die Familie wurde nach Assen gebracht, um doch den Deportationszug zu besteigen. Und jetzt passiert schon wieder etwas Außergewöhnliches. Sie werden gerettet. Ja. Wie? Wenn wir auch verhaftet waren, waren wir auf diesem Polizeibüro. Da waren 3 Polizisten. Und ein von diesen Polizisten war immer sehr gut zu uns. Hat dort ein bisschen Essen gegeben, ein bisschen zu trinken gegeben und so weiter. Und dann haben die uns nach das Bahnhof von Assen gebracht. Wir standen auf diesem Bahnsteig und warteten auf der Zug, das sehr bekannte Transport, sogenannte Zigeunertransport von Westerburg Konzentrationslager nach Auschwitz. Der da am 23. Mai 1944 eintrifft. Das war der 19. Mai, dass wir auf diesem Bahnsteig standen. Und dieser Polizist, die so gut zu uns war, hat zu meiner Tante gesagt, wenn ich meinen Hut abnehme, müssen Sie rennen, wie heißt das? Ja, für Ihrem Weglaufen, für Ihr Leben, so schnell wie möglich. Meine Schwester hat so einen schönen blauen, hellblauen Mantel. Und da kam dieser Zug. Und wir sollten auch dort drin und nach Auschwitz. Sie sind 7 Jahre alt. 7 Jahre alt war ich damals. Aber ich weiß noch genau, was passierte. Ich weiß noch genau, wie das alles aussah. Da kam der Zug und ich sah gleich, wo unsere Familie war. Mein Vater oder meine Mutter, ich weiß nicht, hat diese schöne blaue Mantel von meiner Schwester für die Gitterstäbe von dem Viehwaggon gehängt. Und ich sah meinen Vater. Ja, wir standen dort und diese Soldaten, die den Zug nach Auschwitz begleiteten, kamen von dem Zug und liefen herum auf diese Bahnsteig und die Polizisten waren da noch. Dann passierte das, was ich nenne, das Wunder. An der anderen Seite von der Bahnsteig kam ein normaler Personenzug. Der Polizist nahm seinen Hut ab. Und wer wir das gemacht haben, ich weiß nicht. Es war unmöglich, aber es ist uns gelungen, an der anderen Seite von der Bahnsteig in diese Personenzug zu springen. Das heißt, Sie sind mit Ihrer Tante in die andere Richtung gefahren? Wir sind dann, ja, mit meiner Tante und die Kinder meiner Tante in die andere Richtung gefahren. Und ich sah meinen Vater und der Zug nach Auschwitz fährt weg. Und mein Vater schreit aus dem Viehwaggon, Musla, Musla, pass gut auf meine Junge auf. Und das war das Letzte, was ich von meiner Familie sah. Und irgendwo habe ich schon damals schon gewusst, das ist das letzte Mal, dass ich dich sehe. Ich weiß nicht warum, aber das war schrecklich. Blumen sind mein Leben. Das sagt der überlebende und niederländische Sinto Sony Weiss im nun folgenden Teil der Neujahrsausgabe von Information und Musik. Michael Köhler lädt Sie dazu noch einmal ein. Guten Morgen. Die Kindheit von Sony Weiss war allerdings alles andere als rosig. Die neutralen Niederlande wurden am 10. Mai 1940 von den deutschen Truppen besetzt. Seine Eltern und Geschwister wurden 1944 verschleppt und ermordet. Nach dem Krieg gelang es ihm, nach Umwegen, eine Ausbildung zum Floristen zu machen. Und er wurde in dem Beruf so erfolgreich, dass er für das Haus Oranje, für Königin Juliane und Beatrix tätig war. Auch die Hochzeit des jetzigen Königspaares Willem Alexander und Maxima hat er mit Blumen ausgestattet. Den Deutschen Reichstag oder das Van Gogh-Museum hat er ebenfalls dekoriert. Sony Weiss wurde vom Außenseiter zum Avantgardisten, vom verfolgten Zigeunerkind zum Blumenkünstler. Er nennt sich selber heute einen leidenschaftlichen Floristen. Ist das nicht ein ungewöhnlicher Weg? Ein sehr ungewöhnlicher Weg. Ja, man ist so glücklich, wenn man jemanden trifft, der mich bei der Hand nimmt und sagt, wir gehen diesen Weg. Ein Mentor. Ein Mentor, ja. Ich wohnte damals bei meiner Tante in Apeldoorn und da war ein Florist, der hat einen Junge gesucht, die Strauße, Blumen besorgt und so weiter und so weiter. Und ich fand das so schön, was dieser Mann mit Blumen gemacht hat und so weiter. Und ich habe schon gesagt, ich war immer begeistert von Natur und Pflanzen und so weiter. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt Mitte der 50er Jahre schon, ne? Ja, wir sind 54, ja. Ich war begeistert, was der Mann gemacht hat. Und der Mann war richtiger Mentor und hat gesagt, wenn du etwas willst mit Blumen, dann musst du in die Schule gehen. Und ich bin in Abendschule gegangen und ich habe gearbeitet am Palast der Law. Das war mein erster Kontakt mit den Oranien. Das war die alte Königin Wilhelmina. Ich war damals 16 Jahre alt und ich habe mich entwickelt und meine Diplomas und so weiter und so weiter. Ich hatte ein natürliches Gefühl für Farben, für Formen, für alles, was damit zu tun hat. Ästhetisches Talent. Ja, das, so kann man das sagen. Ästhetisches Talent, ja. Das ist wichtig, weil vorher haben Sie ganz was anderes gelernt. Das ist nämlich eine große Überraschung. Sie haben Automechaniker gelernt. Ja, aber das war nicht für mich. Ja, das war eine Episode, das war nicht für mich. Und normalerweise, wenn mein Vater noch gelebt hätte, war ich Musiker geworden, selbstverständlich. Aber mit Blumen, das ist mein Leben. Im Grunde sind Sie vom Außenseiter, vom, Sie erlauben, Zigeunerkind, zum Avantgardisten geworden. Überrascht Sie das nicht manchmal auch, wenn Sie in einer ruhigen Minute darüber nachdenken? Also vom Marginalisierten zum Vielgefragten. Ja, das ist auch so. Ja. Bei mir ist alles so fast normal gegangen, mein Leben. Da waren immer Menschen, die mir geholfen haben. Und dann ist man so glücklich. Man muss auch seine Chancen, was ich nenne, greifen und das tun. Sie haben angefangen, mit Schrott und Metall zu handeln Krieg als Kind im Dreck? Ja, und das ist auch gut. Das lernt man sehr viel von. Aber ich habe mein ganzes Leben studiert. Und bis jetzt immer noch, das ist so wichtig. Ich bin wie ein Schwamm, die alles, wir sprechen jetzt ein bisschen Deutsch, aber das habe ich nicht in der Schule gelernt. Aber das ist wichtig. Mein Englisch ist, ich glaube, sehr gut. Ja, Sie waren viel unterwegs, Sie waren auf der Chelsea Flower Show in England, Sie haben Ihr Land repräsentiert, auch das ist doch verrückt. Vom Außenseiter zum Repräsentanten einer Nation. Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Ich habe die niederländische Blumenindustrie und noch mehr vertreten im Ausland. Und ich fand das damals normal. Ich habe auch nicht viel Diskriminierung gefunden. Erfahren. Nicht erfahren. Nicht viel. Sie schreiben an einer Stelle, ich entscheide mich endgültig für das bürgerliche Leben. Ja. Sie sind Florist geworden, aber kein Blumenkind der 60er Jahre, kein Hippie. So weit ging die Liebe dann doch nicht. Nein. Ich war damals in San Francisco. Ja, aber ich, nicht so ein Blumenkind, aber ich bin ein Blumenkind. Ich liebe Blumen und was man damit macht. Ich habe 25 Jahre gearbeitet für das Singer Museum in Holland und dann Ausstellungen komponiert, wo 10 von Tausenden Besucher waren. Und das ist fantastisch. Und im Guinness-Buch sind Sie auch gelandet? Ja, zweimal bin ich im Guinness-Buch of Records drin. Einmal für ein Gesteck mit 1043 verschiedene Art von Blumen. Das ist unglaublich, unglaublich. Und einmal mit einem Gesteck mit 35.000 Rosen. Da kamen so viele Besucher, um das zu sehen. Und die haben alles erwartet, dass ein ganzer Häuf von Rosen war. Und das wollte ich nicht. So, ich habe eine ganz besondere Komposition gemacht. 21 Meter lange, 12 Meter breit und 12 Meter high. Und das war so fantastisch, so fantastisch. Ist immer noch im Guinness Book of Records. Heute kann Sony Weiss über sein Leben und die Geschichte der Sinti erzählen. Er findet Worte dafür und hat ein Buch über den vergessenen Holocaust verfasst. Über sein Leben als Sinto, Überlebender und Unternehmer. Mit seiner Frau Ellie lebt er nicht mehr im turbulenten Amsterdam, sondern in einem kleinen Ort im niederländischen Brabant. Es ist behaglich bei der Familie Weiß. Wir sitzen nebeneinander auf dem Sofa, Gemälde an den Wänden, Blumengestecke im Wohnraum Im Hintergrund läuft sogar leise Zigeunerjazz des Miranda-Quartetts. Heute verstehen sich Sony Weiss, seine Frau und seine Kinder als anerkannten und ganz normalen Teil der holländischen Gesellschaft. Und doch begleitet ihn seine Vergangenheit unabweislich. Wir sind an einem kalten, sonnigen Tag Mitte November zusammengekommen. Am 16. November 1916 wurde die Mutter Jacoba geboren, die in Auschwitz ermordet wurde. Am 9. November 1938 brannten die Synagogen. Am 13. November 1944 ist der Vater Johannes in der Krankenbaracke des Außenlagers Eldrich Mittelbau-Dora gestorben. Welche Bilder erzeugen diese Erinnerungstage vor Ihren Augen? Ja, diese Daten sind wichtig für mich, selbstverständlich. Da sind so 4-5 Mal pro Jahr dann so ein Tag, wollte ich allein sein, immer allein sein. Und meine Frau weiß genau, was passiert. Dann sehe ich meine Mutters Gesicht und noch schlimmer. Sie hat solche schöne Haare. Und die haben das schon in Westerbork, haben die Haare abgenommen. Die jüdischen Frauen, die sind in Auschwitz kahl geschoren. Aber die Zigeuner, die sollen schon dort, haben die Haare abgenommen. Das ist dann das Bild, was ich sehe. Wir haben es erwähnt, am 16. Mai 1944 ist die Zigeunerrazzia. Die Niederländer haben es den Deutschen verhältnismäßig leicht gemacht. Ja. Die Wohnwagenbesitzer waren nämlich schon registriert, vorher schon. Ja, schon in den 30er Jahren waren die schon registriert. Die wollten ja die Zigeuner loswerden. Hä? Und es war ganz leicht für dem. Die Sinti und Roma. Damals waren nicht so viele Roma in Holland, nicht viel. Meistens waren es Sinti. Wir haben es eben schon mal gesagt, Ihr Vater war, wie ich finde, zweimal sehr klug. Er hat sie registrieren lassen. Er hat aber auch den Entschluss gefasst, 1943 sesshaft zu werden, nämlich in der Lastrat. Ja, ja. In Zutphen. Mit 6 Jahren schickt ihre weise Mutter sie in die Schule, auch das besonders. Sie haben uns vorhin erklärt, dass das eigentlich nicht zur Kultur der Sinti und Roma gehörte. Ich glaube, in dem Moment ist etwas passiert, nämlich die Geburt des Chronisten und Geschichtsschreibers Sony Weiss. Ach mein Gott, vielleicht, ja. Mein Vater hat die Entscheidung genommen, um was wir nennen dann, in ein Haus zu wohnen. Hä? Der Vater war Analphabet, die Mama konnte ein bisschen lesen. Ja, aber mein Vater hat das Gefühl, dann sind wir sicher, dass in einem Wohnwagen jeder sieht gleich, das sind Zigeuner und wir leben. Und wir waren in Zutphen, in der Lastrat, wo wir wohnten, eine respektierte Familie. Sie haben in einer ehemaligen Metzgerei gewohnt. Ehemalige Metzgerei, wo vor uns eine jüdische Familie gewohnt hat. Eine jüdische Familie Menk. Und die waren auch verhaftet und sind. Kein von dieser Familie hat das überlebt. Und zum Beispiel, wir wohnten dort in das Haus. Und bei den Nachbarn wird ein Kleid gestohlen. Ja, das haben die Zigeuner gemacht, selbstverständlich. Und mein Vater war verhaftet. Und dann später haben die herausgefunden, dass ja, mein Vater hat das nicht getan. Aber das ist immer so Vorurteil, damals noch schlimmer wie jetzt. Zigeuner stehlen immer. Sie sind kein Fahrender mehr, im Grunde schon seit 1943 kein Fahrender mehr. Und Sie stellen sich die Frage selber mehrmals auch im Buch, ich zitiere, bin ich ein Sinto oder Gaggio? Sind Sie noch ein Sinto? Ja, von innen. Man ist und bleibt ein Sinto. Mein Sohn zum Beispiel, ich bin mit einer niederländischen Frau verheiratet, aber keine Sinterza, nein. Dann ist mein Sohn auch Sinto, Vater Sinto und so weiter. Ein überwältigendes Gefühl von Heimweh nach meiner Kindheit als Sinto übermannt mich. Ja, das ist selbstverständlich auch die Romantik und die Musik. Die Musik ist auch so wichtig, immer. Wir dürfen nicht mehr nomadisch leben. Aber das war auch, ich nenne das ein Mord auf unsere Kultur. Wir hatten hunderte Jahre herumgezieht und da dürften wir dann nicht mehr. Jetzt müssen die Sinti und auch Roma leben auf einem Platz, wohnen immer. Die meisten wohnen immer noch in einem Wohnwagen. Aber das kann man nicht mehr so nennen. Das sind ja. Das sieht aus wie ein Bungalow oder so etwas, hä? Mit kleinen Rädern herunter. Das muss sowieso. Aber das war nicht einfach. Wenn man gewöhnt ist, herumzureisen als Fahrende, hä? Dann das ist ein wichtiger Teil von der Kultur. Und das vernichtet man dann, leider. Wir müssen natürlich aufpassen in unserem Gespräch. Wir sind zusammengekommen im holländischen Brabant und wir reden jetzt hier über Westeuropa und die Niederlande auf dem Boden auch der geschichtlichen Erfahrung des Weltkriegs. Wenn wir heute, 2019, nach Osteuropa gucken, da sieht das, weiß Gott, nicht rosig aus. Die Situation für Roma und auch Sinti dort ist schrecklich. Nehmen wir die Slowakei. Roma leben dort in Ghettos mit einer Mauer herum. Die sind chancelos. Die Lebenserwartung ist viel kürzer wie von der sogenannten normalen Bürger. Keine Chance auf Bildung, keine medizinische Versorgung. Und das gilt auch für andere osteuropäische Länder. Ausgrenzung, das ist das Schlimmste, was man tun kann für eine Minderheitsgruppe. Man hat keinen Respekt und man beraubt die Sinti und Roma von einer ehrlichen Chance auf ein besseres Leben. Das ist, wo es umdreht, ein besseres Leben. Und das hat zu tun mit Bildung. Sie selber sprechen noch Romanisch? Ja, ein bisschen. Latscho divus, mare Sinti und Roma. Das meint, guten Tag, guten Tag, meine liebe Sinti und Roma. Mehum Sinto von Olanto und Bootbacht und Sastepen. Viel Glück und Gesundheit gewünscht. Im neuen Jahr, Alatschon Nevo Bersch. Da schließen wir uns an und wünschen ein frohes neues Jahr 2019. Sie hörten Ich bin ein Blumenkind. Das Leben des Sinto und Überlebenden Soni Weiß. Das Gespräch können Sie auch in der DLF-Audiothek nachhören oder herunterladen. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Köhler.